Kundgabe 1125. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.10.1939. Geist und Kraft. Gebet im Geist und in der Wahrheit. So wie ihr meinen Geist empfanget, geht euch auch meine Kraft zu. Der Inbegriff meiner Liebe zu euch ist, euch zu helfen in allen Drangsalen, die ich euch jedoch nicht ersparen kann, solange ihr mich noch nicht restlos erkannt habt. Und ich harre nur eures Rufes, um euch beistehen zu können in aller Not. Nehmet ihr mich in euer Dasein auf, dann hat das Leid auch seinen Zweck erfüllt. Und ich nehme es von euch. Und so ihr mich nun im Geist und in der Wahrheit anrufet, seid ihr von meinem Geist erfasst und bedacht mit aller Kraft. Und so ihr nun glaubet und euer Herz sich willig dieser Kraft öffnet, so ihr mir vertrauet und also euch mir vollgläubig und willenlos überlasset, dass ich euch helfe, so werdet ihr auch die Kraft in euch spüren und meines Geistes inne werden. Doch eure Zaghaftigkeit und Zweifelsucht müsset ihr überwinden. Ich bin euer Vater von Anbeginn, und meine ganze Liebe gehört euch, die ihr aus mir hervorgegangen seid. Und ich ersehne die Rückkehr meiner Kinder ins Vaterhaus. Und so ihr mir keinen Widerstand entgegensetzet, ziehe ich euch zu mir hinan. Doch ihr müsset an die Liebe des Vaters zu seinen Kindern glauben. Ich bin bei euch und muss alle Mittel anwenden, um euch zu gläubigen, vollvertrauenden Kindern zu erziehen, auf dass ihr in aller Hingabe an mein Vaterherz flüchtet in jeder Not und Trübsal des Lebens. Und also dürfet ihr mich nur immer rufen und meine Hilfe erwarten. Und meine Kraft wird euch durchfluten, und ihr werdet überwinden alles Schwere, das ich zum Heil eurer Seele über euch ergehen lassen muss. Amen.